Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Hör mir zu! Sieh dir die an, sie scheint nicht sehr schlau. Doch diese Kurven und der Körperbau. Der Platz wird eng hier, mir tut alles weh. Hol mich raus auf der Chance, lass mich frei, nur so geht es. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Das glaubst du im Traum vielleicht Penis. Er heißt Dylan. Das glaubst du im Traum vielleicht.